In Südkorea beriefen am 27. Juli die Organisation Bürgeraktion gegen Krieg und für Frieden und die Ältesten aus allen Kreisen und Schichten Südkoreas jeweils vor der Botschaft der USA in Seoul und im Parlament Pressekonferenz ein und warfen den USA und dem südkoreanischen Regime den Plan vor, in Südkorea das Raketenabwehrsystem THAAD zu stationieren. Vielerorts in der Umgebung der amerikanischen Botschaft in Südkorea gab es Demonstrationen gegen die Stationierung von THAAD und für den Abschluss eines Friedensabkommens. Choi Jong-gun, Professor an der Yonsei-Universität, kritisierte am 26. Juli in einem Beitrag für die Zeitung Hangyore das südkoreanische Regime, das die Stationierung von THAAD als eine Expansion des Raketenabwehrsystems der USA hartnäckig negiert.